Du bleibst mein Endgegner. Hier geht's nicht um den WM-Gürtel, sondern um den dreifachen Agro-Belt. Ja, es ist Agro versus X. Tanja, du bleibst mein Endgegner. Am Ende unterm Strich bin ich der Unschuldsbändiger. Denn Love is Pain and Pain is a Game. Agro hat Bitch und Fame. Agro my Name. Round 1, X gegen Beast, keiner schürzt sich vom Thron. Wenn du und dein Netti-Konfetti Stress brauchst, dann kommt ihr, wisst wo ich wohn. Chase, der ist guter Junge, Dada, ich liebe meinen Sohn. Round 2, komm X, das Beast und du spielen blinde Kuh. Ihr stinkt ihre Fristingstopp von meinem Schuh. Tanja, du bist so ne Lachnummer, wie der Schuh des Money, du. Round 3, Ghetto Brothers, das sind alles nur Motherfuckers. Ex, ich bleib bei unserem falschen Kartenspiel, das Agroas. Wenn deine aussterbende Art kommt, heißt es für mein Bluthund Fass, er zerfetzt euch krass. Round 4, Ex, wie du dich hier als Unschuldsopfer wiedergibst. Am Ende, Kuro, vernasch ich dich wie eine Tüte Chips von Chio. Solo Mio, Leco Micho, am Arscho, Bitch, du benutzt am Ende mein Agro-Klo. Danach gibst für dein Netti-Konfetti den Agro-Ghetto-Elbow. Round 5, mein Schwanz immer steif, deswegen Tanja bleibt ja bei den Girls Hollywood reif. Kein Scheiß, Gott sagte, nimm dir das, was du dir verdient hast. Denn Love is Pain and Pain is a Game. Agro my Name, hab wie im Ghetto Bitches und Fame. Ohne Fleisch kein Preis, als das Biest ins Heizwehr kam, standen die Schneckenschlange Ex-Bitch. Das ist mein Fame, Tanja, du warst schon eine von vielen. Mein Schwanz musste mehrere Pussys killen. Trillen, du warst 13 Jahre langweilig im Bett, scheiß auf Netinet. Round 6, Ex, guck, ich bekomm jetzt jede Schicks. Es dauert nicht lange, bis ich mein Agro-Fashion abspritz. Dreimal hab ich bei der falschen Frau reingeschossen, es falsch gemacht, Tanja. Du bist wie beim Billard die schwarze Acht. Du hast schon immer für meinen Schwanz bezahlt, denn Christo hat die wahre Macht. Round 7, wenn mein Web am Ende angekommen ist, komm ich wie Tupac in den Heaven. Ihr wisst, wofür die ewige 3 steht, deutscher Dada-Agro-Style mit dem Ghetto-Giftfall. 3x7 Blackjack, Excom endlich und Freck. Ihr seid wie jahrelanger Dreck. Round 8, das Biest und seine Princess wartet vor seinem Agro-Gate. Cheyenne Princess, du bist immer willkommen anerkannt. Tanja, dein Stolz als Frau und Mutter in die Hölle weggerannt. Dein Stolz ist mit dem Teufelsblut verwandt. Agro-Stolz in dem Himmel anerkannt. Round 9, X, dein Netti-Schretti ist wie so ein Hänschenklein. Bevor er dich kennenlernte, ging er beim Wichsen immer allein. Heimlich fickte er mein Schwein. Round 10, X, Tanja, Versagerin, du bist wie ein Mr. Bean. Siehst du, wie ich mich gemacht hab? Hab ich dir es nicht schon immer gesagt? Hier auf dieser Welt ist nur Platz für ein Held namens Christo Agro. Dein Stolz bleibt ewiger Spacko, Kanako. Wie jetzt jede Bitch durch mein Fame ein Riesenfan ist von meinem Schwanz. Tag X, komm, dann dauert es nicht lange, bis ich auf euren Kadavers tanz. Round 11 heißt 11, wisst ihr was, X und Netti Schretti, Diox und La Vida Selbstbefriediger, pack yourself, Cheyenne, wenn dich einer anpackt, melde dich, es dauert nicht lange, bis ich dir helf, werden Köpfe fliegen, wie bei From Dusk Till Dawn, das Biest sein Motto, dann der Agro-Spawn. Round 12, das ist das Ende, Tanja, wenn Netti Flitsche nichts mehr kann, melde dich, dann geht schnell, wie ich deine Pussy schände, volles Programm, yummy yum, hummy hum. Round 13, geiles Gefühl, Ex, plötzlich stehen die Schickers mit nem Agro-Snickers. Schlange, es dauert nicht lange, bis ich in den nächsten Fisch fange. Es dauert nicht lange, Tanja und dein Ex schreibt Geschichte, weil ich im Bett wie auch im Webgeschäft so agromäßig dichte. Round 14, yo Ex, bei mir ist alles clean. Plötzlich wollen die Schickers Fotos, Videos, mich umarmen, flirten und Autogramme. Scheiß auf meine Ex, jeden Tag ne neue Flamme. Round 15, Ex, du bleibst mein Endgegner. Geiles Gefühl, wenn das Biest die Diskus betritt, alle Augen auf mich gerichtet. Agro-Time, Ex, Blick, Kontakt mit den Schickers, kein Arg. Das Biest schloss, als du dich verpisst hast, im Himmel heimisch mit meiner Punzess und Gott den Banger packt. Merk dir eins, Ex, wir sehen uns wie bei Gears of War, denn du bleibst mein Endgegner.